1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die Freitagnacht. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute wieder, wie immer freitags, ganz offen für alle eure Themen und eure Anrufe. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de und schreibt eure Telefonnummer bitte auch in die Mail mit rein. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Doro. Und Doro ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Doro. Ja, meine Liebe, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Konzerte, aber ich meine, viele Leute gehen auf Konzerte, aber bei mir ist das etwas ausgeufert. Ich habe eine leichte Konzertsucht entwickelt, das kann man schon fast so nennen. Eine Konzertsucht? Sucht? Ja. Was heißt das? Genau. Das heißt, dass wenn ich im Monat, also in einem schlechten Monat, nicht mehr als auf 5 Konzerte gehe, dann geht's mir furchtbar dreckig und so im Normalfall werden es dann eher so 10 bis 20 im Monat. Das ist ja Wahnsinn. Ja. 10 bis 20 Konzerte, das heißt, du musst in einer Region wohnen, wo auch viel los ist an Konzerten. Geht. Bitte? Es geht. Also, wo wohnst du? Gar nicht mehr so. Ich wohne im Rhein-Main-Gebiet im Moment. Naja, okay, da ist ja nun, da kann man ja Frankfurt, Wiesbaden, den ganzen Bereich, da ist ja viel los. Was sind das für Konzerte, in die du gehst? Es sind viel Newcomer-Bands, die man nicht so kennt, aber auch viel, auch so ein paar bekanntere deutsche Bands. Achso, auch kleinere Veranstaltungen dann? Ja, auch kleinere. Mhm. Also Hauptsache irgendwie, es läuft Live-Musik, sind nette Leute da und... Und so die Musikrichtung kannst du gar nicht so richtig benennen? Doch, also es ist schon mehr so Rock, also was rockt ist gut, ein bisschen ja. Hip-Hop geht auch, also deutscher Hip-Hop gerade und Elektro so ein bisschen, aber Hauptsache, so, ja, so Deutsch-Pop-Rock ist schon gut. Das heißt, du bist auch ständig auf Reisen, du musst ja dann immer irgendwie in einem Radius rumfahren, ne? Wo dann was gerade gebacken ist und guckst die Veranstaltungskalender so durch, wo wer auftritt. Genau, also ich guck dann also allgemein, was hier im Umkreis von... Ja, im nahen Umkreis bis, sagen wir mal, 150 Kilometer weg ist. Verstehe. Das ist mein harmloser Umkreis. Das ist so das, was ich auch, das fahre ich mal am Nachmittag und fahre das auch wieder zurück. Das ist kein Thema. Aber manchmal ufert das dann auch aus. Dann kann das auch mal sein, dass ich so 500-700 Kilometer fahren kann. Ich würde sagen, wie ich dich jetzt kenne, fährst du auch bis, also mindestens auch mal bis nach Köln. Das ist ja dein Katzensprung von dir aus. Ja. Und gerne auch mal nach Berlin oder Hamburg oder so. In Hamburg wird das dann auch schon mal öfter. Alleine immer? Nee, ich habe so ein paar Freunde, die dann auch so mitkommen. Also die sind nicht alle so krass drauf wie ich, aber so ein paar, die kommen dann auch gerne mal mit. Also es kommt dann darauf an, zu welcher Band fährt. Da hat man dann so seine Strategen, seine Leute, wo man dann sagt, so, ja, also die dann meistens auch wohl dann mitkommen. Ja, wenn man sie lang genug belabert. Hier in Köln würden wir sagen, die Doro ist ganz Jeck im Kopf. Würden wir so sagen. Das kostet ja auch eine ganze Menge Kohle, Mensch. Ja, das stimmt. Die Eintrittspreise sind ja wie, was würde man sagen, durchschnittlich, was würdest du sagen? Kommt drauf an, zwischen 20, 25 Euro. Ja gut, dann läppert sich das ja zusammen. Was machst du vom Beruf? Ich bin Studentin. Ja, ich hab's mir fast schon gedacht. Dann hat man ja nur wirklich nicht so viel Kohle. Wie machst du das? Ich krieg halt noch Geld von meinen Eltern und das, was ich dann eigentlich für Essen ausgeben soll, das geht dann für Konzerte drauf. Oder was man sich dann so über die, also ich job halt auch nebenbei noch zwischendurch, wenn ich dann mal Zeit habe und nicht auf dem Konzert bin. Wobei ich versuche das halt dann zu kombinieren, also dass ich dann auch über die Konzerte halt dann vielleicht mal für so ein Online-Magazin Bericht schreibe oder so, dass man da vielleicht mal ein bisschen was dafür kriegt. Es gab ja heute ein hochspektakuläres Konzert hier von 1 Live in Köln, im Gloria, Oasis ist aufgetreten. Ja. Da warst du nicht? Nein, da komme ich leider nicht hin. Das der letzte Monat war dann so heftig, dass ich diesen Monat mal mich ein bisschen zurückhalten muss. Ja, da sind ja auch dann Folgekosten, das sind die Fahrtkosten, dann trinkt man was und dann kauft man sich vielleicht irgendeine Pizza noch auf die Hand und dann läppert sich das zusammen. Ja. Warum machst du das? Warum? Das ist eine gute Frage. Ja. Hat irgendwann angefangen? Ich weiß auch nicht. Also es ist so, eine Zeit lang war es einfach so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich auf einem Konzert bin, das ist der einzige Ort auf der Welt, wo ich wirklich ich sein kann, wo es keinen interessiert, wer ich bin, was ich mache. Mhm. Wo ich einfach... ja, einfach mal komplett durchdrehen kann, abschalten kann. Verstehe. Rumschreien kann, wenn es sein muss, rumspringen kann. Steckt dahinter die heimliche Sehnsucht auch, irgendwann mal auf die Bühne zu wollen? Also da kann ich mich relativ rational einschätzen. Also ich kann nicht sagen, dass ich untalentiert bin, aber dafür reicht das auf keinen Fall. Was studierst du denn? Ich studiere viel, also ich mache was mit Sprachwissenschaft, Fremdsprache. Ah, ja. Und hast du auch ein bisschen Spaß an Musik? Ja, das auch nicht. Also ich meine, aktiv meine ich in dem Sinne. Ich habe früher selber Saxophon gespielt und so längere Zeit. Ich würde jetzt mal nicht sagen, Sucht klingt immer gleich so bedrohlich. Ja. Es ist ein sehr schräges Hobbyverhalten. Ja, aber teilweise dann schon, wenn man dann, also es ist ja dann nicht nur so, dass man guckt, welche Band jetzt da ist, ist dann ja auch, konzentriert sich dann ja auch teilweise schon sehr auf eine Band und dann, wenn man dann wirklich mal so eine komplette Tour mitfährt, wenn du eine komplette Tour mitfährst, da fragt sich natürlich jetzt der aufmerksame Zuhörer, hatte Doro vielleicht schon mal etwas mit dem einen oder anderen Musiker? Nein, hatte sie nicht. Hatte sie nicht? Nein, hatte sie nicht. Wollte sie nicht oder hat es sich nicht so ergeben? Nein, also erstmal hat es sich nicht ergeben und darauf bin ich halt auch nicht aus eigentlich. Ein anständiges Mädchen. Ja, ich bin ganz anständig. Durch und durch anständig. Ja, doch. Ach, lebt das doch aus. Irgendwann, wenn deine Studienzeit vorbei ist, dann kannst du es eh nicht mehr machen, wenn du arbeitest. Und das stimmt. Also ich finde das, völlig okay und ein bisschen lustig und ein bisschen schräg und... Ja, viele meiner Verwandten, also gerade meine Eltern, beziehungsweise gerade mein Vater, findet das dann gar nicht lustig. Ja, also inzwischen, Eltern sind ein bisschen streng. Hat das so langsam akzeptiert, aber wenn er dann hört, fahrt ihr schon wieder wegen denen dahin? So. Da seid ihr viel zu alt. Morgen ist Samstag. Wo geht Doro morgen hin? Ich bin im Moment leider Gottes krank, sonst würde ich morgen auf eine Musikmesse fahren du und mir eine Newcomer-Band angucken. Ja. Ich hoffe, dass das nicht schlimm ist. Nee, und vielleicht, wer weiß, vielleicht fahre ich ja doch noch. Vielleicht. Dann jetzt früh schlafen gehen, vielleicht uns noch zu Ende gucken und hören, dann eine heiße Zitrone trinken und dann vielleicht bist du fit für morgen fürs Konzert. Ja, ich hoffe. Alles Liebe, alles Gute, viel Spaß, Doro. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was Ernstes, über was weniger Ernstes, der möge anrufen oder mailen, domian@wdr.de. Ich bin verbunden und freue mich, begrüßen zu können. Claudia ist 56. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Claudia. Hallo, Domian. Weswegen rufst du mich an, Claudia? Wegen meiner Tochter. Was ist? Meine Tochter ist schwer erkrankt. Und meine Tochter wird sterben. Hm. Wie alt ist deine Tochter, Claudia? 30 geworden, am 2. April, am Tag ihrer ersten OP. Ja, was für eine Erkrankung hat deine Tochter? Gehirntumor. Mhm. Und das ist dieses Jahr diagnostiziert worden? Am 27. März und am 2. April dieses Jahres ist sie das erste Mal operiert worden. Mhm. Und danach kam die Bestrahlung. Und wir haben eigentlich gedacht, ja, wir haben wirklich geglaubt, es wär gut alles. Und im August, innerhalb von 4 Wochen, war der Tumor dann wieder so groß, dass sie 3 Tage später ins Koma gefallen wäre. Mhm. Dann musste man am 9. September wieder operieren. Ja. Und das Mädchen geht durch die Hölle. Es ist einfach kein Tag ohne Schmerzen. Wie hat sie denn diese erneute Operation überstanden? Sagen wir so, sie lebt aber nur mit Schmerzen, immer mit Schmerzen. Mhm. Wo hat sie die Schmerzen? Im Kopf? Im Kopf. Im Kopf. Mhm. Im Kopf. Man hat diesen erneuten Tumor ganz rausnehmen können? Ja, aber er ist wieder gewachsen. Er ist schon wieder da. Hm. Yeah. Und heute hat mir die Ärztin gesagt, sie hat uns heute gefragt, wir sind eigentlich familienmäßig, ist für uns das Höchste. Also ich habe noch einen Sohn von 24, mein Mann und ich und meine Tochter, wir haben eine super Familie immer so gebildet, war für uns das Größte. So. Hm. Und ja, und jetzt hat man uns gefragt, ob wir dieses wollen, eine Lebensverlängerung. Mhm. Also das würde heißen, an Maschinen auf die Intensivstation. Mhm. Und da haben wir gesagt, dass nein, das würde sie nie wollen. Das heißt, es ist so... danach, was sie wollte. Ja. Und sie hat sogar am Woche Freitag war sie auf Urlaub zu Hause, am Mittwoch. Und dann hat sie auch noch geheiratet. Mhm. Weil das wollte sie eigentlich vor vorher der Erkrankung schon und es bleibt halt jetzt nicht so viel Zeit und der Mann wollte sie trotzdem mal heiraten, weil er sie einfach liebt und sie ihn liebte. Und wenn man so schwer krank ist, ist ja jeder Tag ein ganz anderer Tag und auch ein besonderer Tag. Ja. Wie geht es ihr heute, ganz also am vergangenen Tag, am Freitag? Also ich fahre jeden Tag, es ist in einer anderen Stadt, sie liegt also in einer anderen Stadt. In einer Klinik? In einer anderen Klinik, ich fahre jeden Tag dorthin und mit dem Zug und mit Bus und Bahn und ich bin jeden Tag bei ihr, ich muss jeden Tag bei ihr, ich kann nicht ohne sie. Und wie ist der Zustand gewesen heute? Also sehr schlecht. Klar, sie hat die Haare verloren, sie hat sich verändert in der kurzen Zeit. Aber mich interessiert das als Mutter eigentlich wenig. Ja, ja. Ist sie bei Bewusstsein gewesen heute? Sagen wir mal so, bis 2 Uhr. Sie kann ja nicht mehr lesen, sie kann nicht mehr schreiben. Kann sie noch essen? Nein, sie wird im Moment künstlich ernährt. Ja. Mit einer Magensonde? Nein, sie hat am Hals einen Zugang gelegt bekommen. Und da sind die ganzen Tropfs angeschlossen, wie Morphium, Essen, also. Weiß deine Tochter Claudia, wie schlimm es um sie steht? Ja, aber noch nicht von Anfang an. Also sie wusste von Anfang an, dass sie schwer erkrankt ist. Aber dass sie an diesem Tumor wird sterben, das weiß sie noch nicht sehr lange. Aber jetzt weiß sie es. Jetzt weiß ich, sie musste es auch doch ihrem Kind sagen. Ach, es gibt auch ein Enkelkind. Ja, 9 Jahre alt. 9 Jahre alt. Das hat sie, also deine Tochter, hat das dem 9-jährigen Kind gesagt? Ja, als sie auf Urlaub, sie kriegt ja immer nur dann zwischendurch Urlaub nach Hause, weil es geht ihr immer schlecht. Und wie hat denn, dann geht das meist nicht so lange zu Hause. 9 Jahre. Wie hat denn das Enkelkind darauf reagiert, als die Mutter gesagt hat, ich werde sterben müssen? Wie hat er reagiert? Sie war mit ihm alleine. Sie hat mit ihm alleine gesprochen. Sie wollte ihm das alleine sagen. Und ist der Kleine wieder mit zu mir. Und er fragte natürlich, er wusste auch von, meine Tochter hat ihm immer die Wahrheit gesagt, also Lügen. Und auch ich habe ihm, wenn er mich gefragt hat, immer die Wahrheit gesagt. Und er wusste jetzt, also dass es sein kann halt, dass seine Mutter verstirbt. Und wie hat er das denn aufgenommen? Wie ein Kind es aufnimmt, würde ich mal sagen. Er ist ein toller Junge. Hat er geweint? Nein. Er hat nicht einmal geweint. Also ganz, ganz tapfer. Der Einzige, was er sagte, Oma, ich muss jetzt stark sein. Ne? Ich sagte, du darfst ruhig weinen, wenn man lustig ist oder sich freut, dann lacht man ja auch. Und wie rührend, dass der kleine Junge sagt, ich muss jetzt stark sein. Ja, er muss jetzt stark sein. Das Schlimme ist, ich habe ihn 9 Jahre mit großgezogen und ihn verliere ich jetzt auch. Er geht jetzt zu seinem leiblichen Vater. So ist das Gesetz. Und der wohnt weit weg, der Vater? Nein, der wohnt auch hier in der Stadt. Ja. Nochmal zurück zu deiner Tochter, Claudia. Gibt es eine Prognose der Ärzte? Da dieser Tumor sowas von selten ist, von 88 Milliarden Menschen haben diesen Tumor, vielleicht 100, man weiß überhaupt nichts über ihn. Es gibt noch nicht mal eine Chemo. Sie wollten eigentlich 6 Chemos machen, jetzt macht man nur noch eine am Montag nochmal. Also eine hat sie schon bekommen, jetzt wird am Montag nochmal die zweite gemacht, dann wird man keine mehr machen. Das heißt, man weiß noch nicht mal, wie die anschlagen wird, man weiß eben nicht. Gar nichts, man kann gar nichts vorhersagen, es kann schnell gehen, es kann auch noch etwas länger dauern. Genau, es kann noch dauern. Und heute dieses Gespräch mit dem Arzt, von dem du gesprochen hast, oder das Gespräch, was du gerade erwähnt hast, lebensverlängernde Maßnahmen und so etwas, das hat man so prophylaktisch schon mal geführt, das Gespräch. Da ging es nicht. Weil sie müssen es wissen, weil sie nicht wissen, ob die zweite Chemo überhaupt etwas bringt. Weil danach wird sich das entscheiden. Hast du oder habt ihr mit deiner Tochter auch darüber gesprochen, ob sie so etwas möchte? Nein, ich habe mit meiner Tochter da. Ich denke mal, sie weiß, dass wir unheimlich, damit nicht zurechtkommen, so wie es mal aus. Wir kommen damit, ich weiß auch nicht, ich lebe wie im Albtraum, nicht wie in der Realität, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Mein Sohn ist 24, der kommt gar nicht, der hat wie soll man das beschreiben, so ein tolles Verhältnis. Die beiden waren, ich kann es nicht beschreiben. Ein Herz und eine Seele. Ja, Das heißt, ihr wart eine ganz tolle, intakte Familie. Ja, und nun bricht ein großer Teil raus. Ja, dieser Kreis wird nicht mehr zu sein. Sie wird nicht mehr, überall war sie nur der Sonnenschein. Ja. Ja, überall, wo sie reinkam, sie hat nur gelacht und sie hat alle mit ihrer guten Laune angesteckt. Alles wird ja nun nicht mehr da sein. Nein. Und mein Sohn kommt da überhaupt nicht mit klar. Das heißt, ich habe nicht nur jetzt Angst um meine Tochter, ich habe auch Angst um meinen Sohn. Wie ist es mit deinem Mann? Mein Mann kommt auch nicht damit zurecht. Hast du denn, manchmal höre ich das so bei so ganz tragischen Entwicklungen, dass die Familien so geschockt sind, dass sie untereinander nicht sprechen können. Ist das bei euch auch so? Mit meinem Mann rede ich darüber. Es geht nur nicht mit meiner Tochter. Sie nimmt mich einfach nur ganz vorsichtig in den Arm, weil jetzt tut ihr alles weh vom Liegen, jetzt der Kopf. Und ist sie denn, wenn ich das mal medizinisch noch fragen darf, hast du denn, du sagst immer zu, sie hat so große Schmerzen, hast du denn den Eindruck, dass sie schmerztherapeutisch ordentlich und richtig behandelt wird? Man probiert, es ist ein Experiment, es ist ein Ausprobieren. Es ist kein, es ist nur, wie gesagt, es ist dieser Tumor, der nennt sich Rhabdoides Meningiom Stufe 3, es gibt halt nichts. Sie probieren aus, sie wollen sie natürlich schmerzfrei bekommen, aber ich sage ja, sie geben ihr jetzt Morphium, man hat alles durch. Ja. Man hat ist sie in einer größeren Klinik? In der Uniklinik in Bochum, ja. Ah ja, gut, dann ist ja da gut aufgehoben. Ja, ja. Aber das Problem ist, man weiß halt nichts über den Tumor. Es gibt keine extra Chemo dafür, man weiß überhaupt nichts. Ich stehe daneben, man sieht es. Furchtbar. Es zerreißt ein. Ja, es zerreißt ein. Ich habe heute gedacht, es zerreißt nicht. Ich muss dann immer wieder nach draußen und wieder nach draußen gegangen und dann erst wieder rein, wenn ich fertig war mit dem Bein. Also, aber man stellt sich ja dann in der Situation auch immer die Frage, was kann man denn jetzt noch tun? Eben, das ist ja nichts. Du stehst daneben und... Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass du nichts tun kannst. Ich glaube, du machst intuitiv schon das Richtige. Du bist als so liebende Mutter bei deiner Tochter. Das ist unermesslich, was du da tun kannst für dein Kind. Du bist da und sie spürt, dass du sie so liebst. Ja, das weiß ich. Das ist der letzte große Dienst, den du ihr weisen kannst. Und ich glaube, aber das darf man nicht gering schätzen. Aber ohne sie, Leben ohne sie. Gibt kein Leben ohne sie. Wie soll man denn ohne sein Kind leben? Sein Kind beerdigen? Ich kann nicht mein Kind beerdigen. Ich stehe jetzt daneben und beerdige meine eigene Tochter. Die Ärztin hat heute Morgen mit mir geweint. Sie hat mich ins Ärztezimmer geholt und hat dann mit mir geweint. Weil sie sagte, es tut mir so leid, wir können nichts mehr tun. Es ist einfach... Ich weiß nicht. Schlimm. Es ist sehr schlimm. Ja. Aber du musst genau das weiter tun, was du im Moment machst. Und das machst du ja auch. Das mehr kann ich ja gar nicht. Nein, sei bei ihr und liebe sie und nimm sie in den Arm oder streiche sie. Und genau das mache ich ja. Mehr geht ja gar nicht. Mehr geht ja gar nicht. Und versuche ihr noch... all die Wünsche, die sie noch äußern kann, ihr von den Lippen abzulesen. Sie hat ja keine Wünsche mehr. Bevor sie schlief heute um 2 Uhr, sagte sie immer, Mama, Mama, ich kann nicht mehr, Mama, ich kann nicht mehr, Mama, ich kann nicht mehr, unterbrochen. Weißt du, Claudia, du hast gerade etwas sehr Trauriges gesagt, wie soll ich weiterleben ohne mein Kind? Ja. Das ist ein sehr verständlicher Satz, den du sagst. Aber du hast ja eine Aufgabe auch weiterhin. Nämlich du hast den Enkelsohn, wenn er auch nicht direkt bei dir ist, aber er ist dir engstens verbunden. Das stimmt. Das ist das Vermächtnis, das ist die enge Beziehung, die weiter bestehen bleibt. Ja, das Kind ist das Einzige, wird alles eigentlich so jeden von uns noch aufrecht erhält. Ja. Nur der Junge, das ist ein tolles Kind, wird einen tollen Jungen da. Und Claudia, ich möchte dir gerne von meiner Psychologin gleich mal was in die Hand geben. Ja. Ich habe das hier schon sehr oft gesagt und sage das auch gerne immer wieder. Es gibt eine bundesweite Selbsthilfegruppierung, die heißt Verwaiste Eltern. Das sind Menschen, die ein ähnliches Schicksal erleiden, wie du es zurzeit erleidest oder erlitten haben. Da würde ich dich gerne mit meiner Psychologin jetzt gleich verbinden, dass sie dir einige Kontaktadressen gibt, an die du dich wenden kannst. Ich halte das für eine sehr gute Sache. Ja, die Ärztin heute sagte, wir schaffen das alleine nicht. Ja, eben. Deshalb möchte ich jetzt, dass du ein weiteres Gespräch mit meiner Psychologin, der Magdalena, führst. Mhm. Und die Magdalena dir auch diese Kontakttelefonnummer gibt. Ja. Und sei versichert, dass ich dir alle Kraft dieser Welt wünsche. Dankeschön. Und alle Zuschauer und Zuhörer jetzt auch. Dankeschön. Und dass wir in Gedanken bei deiner Tochter sind. Dankeschön. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, dankeschön. Auf Wiederhören, Claudia. Da, tschüss. Ich bin verbunden mit Flora. Ja. Flora Angelina. Und Angelina. Habt ihr beiden, kann ich gleichzeitig mit euch sprechen oder müsst ihr den Hörer hin und her reichen? Nee, wir haben Lautsprecher. Das ist prima. Flora und Angelina, beide seid ihr 16 Jahre alt. Ja, also wir hatten schon letzte Woche hier angerufen und wir haben erzählt, dass unsere Mutter ein Verhältnis hat. Ja, da haben wir sie auch zur Rede gestellt und dann hat sie es auch zugegeben, dass sie ein Verhältnis hat. Ja. Also wir wiederholen das nochmal. Genau, wir haben vorige Woche miteinander gesprochen und da wart ihr ganz, ihr wusstet gar nicht, wie ihr euch jetzt verhalten solltet. Ihr hattet herausbekommen, dass eure Mama einen Freund hat. Und ihr wusstet nicht, was ihr tun sollt. Ja. So, jetzt habt ihr eure Mama quasi damit konfrontiert, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Erzählt mal, wie war denn das? Wann, in welchem Zusammenhang habt ihr sie angesprochen? Also wir haben sie zur Rede gestellt. Mhm. Also sie hat gesagt, dass es stimmt. Sie hatte ein schlechtes Gewissen. Sie hat es sofort zugegeben? Ja, also sie hat zuerst so Ausreden gesucht. Ja. Ja, und dann hat sie es auch erzählt und dann haben wir gesagt, ja, dass sie es unserem Vater wohl sagen muss, weil wir fühlen uns dann auch nicht so gut bei, wenn wir wissen, dass unsere Mutter eine Affäre hat. Genau, ihr hattet sie ja auch beobachtet, ne, draußen im Café mit einem Mann. Mhm. Mhm. So, und dann, wie ging es dann weiter? Also dann haben wir gesagt, ja, wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn also wir beide das dann wissen, dass unsere Mutter fremd geht und wir verheimlichen das dann unserem Vater, weil das ist ja auch dann irgendwie unehrlich. Mhm. Und dann haben wir zu unserer Mutter gesagt, dass sie es halt eben unserem Vater sagen sollte. Ja, und? Hat sie es getan? Ja, das hat sie und dann hat unser Vater, also der wurde wütend und der wurde auch gewalttätig. Also unsere Mutter hat es zumindest zu uns gesagt, dass er sie geohrfeigt hat. Ehrlich? Also ich weiß nicht, ob das ganz stimmt, aber ja. Ist denn der Vater, neigt er zu solchen Sachen? Ist er schon mal so ein bisschen jähzornig? Also das ist noch nie passiert, aber also wenn er Alkohol trinkt, dann wird er ein bisschen lauter. Ja. Aber er hat euch auch noch nie geschlagen? Nee. Aber er hat ihr dann eine Ohrfeige gegeben. Ja, wie gesagt, wir haben das nicht gesehen. Sie hat euch das so erzählt. Mhm. Und wie ist die Situation jetzt? Also die beiden, die wollen sich scheiden lassen. Also meine Mutter und wir beide, wir suchen jetzt auch eine Wohnung, weil wir müssen bei unserem Vater ausziehen. Mhm. Also unser Vater hat gesagt, wenn wir wollen, können wir bei ihm leben. Mhm. Aber dann haben wir gesagt, ja, wir wollen lieber bei unserer Mutter leben. Mhm. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung, Flora und Angelina. Bevor ihr das jetzt so rausgekriegt habt, wie war denn da so euer Verhältnis zu eurem Vater früher? Also eigentlich sehr gut. Wir hatten noch nie Probleme mit unserem Vater. War der Kontakt zu dem Papa enger als zu der Mutter oder gleich? Ja, also eigentlich normal, weil unser Vater war öfters arbeiten und wir haben ihn nicht so oft gesehen. Ja. Aber jetzt ist für euch dann schon eher klar, wenn die beiden sich trennen, dass ihr dann mit der Mutter geht. Ja. Seid ihr, ihr beiden seid Zwillinge, ne? Ja. Gibt es noch andere Geschwister? Nein. Nee. Ich meine, ihr seid 16 Jahre alt, da kann die Mutter euch ja nun schon eigentlich alles erzählen. Was ist denn da mit der Ehe nicht in Ordnung? Wisst ihr da Näheres? Also unser Vater hat uns dann auch erzählt, dass wir haben ihn dann auch gefragt, ob er es nicht nochmal probieren kann mit unserer Mutter. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, nach 20 Jahren Ehe kann er ihr nicht mehr vertrauen, wenn sie jetzt fremdgegangen ist. Mhm. Aber wenn jetzt schon so von Scheidung und Trennung die Rede ist, dann muss ja schon einiges sehr lange kaputt gewesen sein, dass das jetzt nur noch so der I-Punkt auf alles war. Ja, also der, also das Verhältnis von denen, das war schon immer eigentlich schlecht. Mhm. Habt ihr das auch mitbekommen? Ja. Mhm. Mhm. Hat eure Mutter euch eigentlich reinen Wein eingeschenkt, wie lange das mit dem anderen Mann schon läuft? Ja, sie hat so gesagt, um die 4 Monate schon so. Glaubt ihr das oder ist es vielleicht schon länger? Also das können wir nicht so genau sagen. Ja, das können wir ja nicht beurteilen. Ist ja auch egal eigentlich, ne? Mhm. Jetzt habt ihr sie ja angesprochen. Ja. Und quasi habt, dadurch ist das Ganze ja jetzt so ins Rollen gekommen. Wie denkt ihr denn jetzt darüber, dass ihr sie angesprochen habt? Also irgendwie haben wir jetzt auch ein schlechtes Gewissen, weil wir das Gefühl haben, dass wir schuldig sind irgendwie an der Trennung. Ja, wir haben ja unsere Pflicht getan, weil... Also wir sollten sie ja ansprechen und wir fühlen uns jetzt eigentlich total schuldig, weil wir das Gefühl haben, das liegt an uns. Aber das ist absolut nicht der Fall, Flora und Angelina. Ich finde, dass ihr euch völlig richtig verhalten habt. Ihr habt herausbekommen, dass eure Mutter ein Verhältnis hat. Und ihr wart im Zwiespalt zwischen eurem Vater und eurer Mutter. Und habt dann eure Mutter, ihr habt ja nicht gepetzt. Ihr seid ja nicht zu eurem Vater gegangen. Das finde ich ja toll. Ihr seid ja zu eurer Mutter gegangen und habt das gesagt. Ich finde, dass ihr euch absolut, absolut korrekt verhalten habt. Und vielleicht ist es sogar sehr gut, dass jetzt endlich dann mal Nägel mit Köpfen gemacht werden, wenn die Ehe sowieso schon so lange kaputt war oder nicht richtig funktioniert hat. Und wenn er sie jetzt sogar geschlagen hat, dann ist das für die ganze Familie wahrscheinlich das Bessere, wenn jetzt klare Verhältnisse geschaffen werden. Das heißt, wenn die Trennung vollzogen wird. Ja. Ich finde, dass ihr das richtig gemacht habt. Absolut. Mhm. Hat eure Mutter denn irgendetwas zu euch gesagt hier, warum habt ihr mir nachgeschnüffelt, warum habt ihr mich angesprochen? Hat die ja, also zuerst war sie ein wenig wütend, so, und dann hat sie halt Ausreden gesucht. Hm. Dann, als wir längere Zeit nachgehakt haben, hat sie die Wahrheit gesagt. Hm. Und also, sie hat nicht wirklich begeistert, dass wir ihr hinterhergegangen sind. Ja. Ja, natürlich, klar. Aber sie ist euch jetzt auch nicht irgendwie böse oder so? Nein. Nein, ihr beiden, da tragt ihr doch nur, also wenn... zwei Menschen auf der Welt absolut keine Schuld daran tragen, dann seid ihr das. Das ist eine Sache zwischen euren Eltern, die da, die Ehe eurer Eltern, die offensichtlich nicht mehr funktioniert hat. Das ist immer traurig, wenn man als Kind so mehr oder weniger zwischenhängt. Aber Schuld habt ihr da überhaupt nicht dran. Ja. Also, ich finde das nett, dass ihr nochmal angerufen habt und uns erzählt habt, wie das weitergegangen ist. Dann wünsche ich nämlich jetzt euch und auch eurer Mama und letztendlich auch natürlich eurem Vater, dass sich das alles in Frieden auseinander dividieren lässt und dass da nicht noch schmutzige Wäsche gewaschen wird und dass noch mal schlimmer Streit entsteht. Ihr Lieben, alles Gute wünsche ich euch. Ja, danke. Tschüss, Angelina und Flora. Ciao. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Patrick. Patrick ist 32. Hallo, Patrick. Ja, hallo, Domian. Hallo Patrick, um was geht's bei dir? Es geht darum, dass vor 12 Wochen meine Frau mitsamt den Kindern ausgezogen ist. Wie viele Kinder? 2. Wie alt? Einmal 9 und einmal 4. Und sie ist einfach ausgezogen? Sie ist von heute auf morgen, also sie hat 2 Tage lang hat sie auf einmal nicht mehr auf mich reagiert und nach Nachfragen, was denn los sei, hieß es immer, nee, ist alles bestens, alles prima. So, und am nächsten Tag wieder dasselbe und dann kam sie auf einmal an und sagte, sie ist sich mit allen Dingen nicht mehr sicher. Die euch betreffen? Richtig. So, das hat natürlich alles einen kleineren, sag ich jetzt mal, einen größeren Hintergrund. Ja. Sie ist schon mit 16 Mutter geworden. Ja. Dann habe ich sie kennengelernt, wo ihr Sohn dann 3 war. Mhm. So, dann haben wir 1-2 Jahre später geheiratet. Dann ein paar Monate später kam dann unser gemeinsamer Sohn mit auf die Welt. Mhm. So, und wie gesagt, sie ist mit 16, ist sie Mutter geworden, musste nach der 9. Klasse die Schule also fertig machen, dann war es das. Keine Lehre, kein gar nichts. Mhm. So, und ich hatte dann einen super Job angefangen und sie war dann immer hier Hausfrau und Mutter. Mhm. So, und das hat sie nicht ertragen. So. Und du bist wahrscheinlich dann auch, ja, sie hat auch keine großen Erfahrungen gesammelt da mit Jungs und mit Männern. Nein. Offensichtlich ging ja gar nicht dann. Nein, gar nichts. Mhm. So, und gut. Wir waren dann oft bei meinem Schwiegervater und man hatte da so einen gemeinsamen Bekannten. Der Gute ist 39, meine Frau ist 26. Ja. So, und irgendwann hat sich das dann so irgendwie eingependelt, dass immer wenn der kam, meine Frau sich auf einmal gut fühlte. Also so ein bisschen aufging wie eine Rose. Mhm. So, aber das war eigentlich so alles kein Problem. So, bis dann halt vor 12 Wochen ungefähr. Mhm. Und da sagte sie auf einmal, ich ziehe aus, nehme die Kinder mit und ja, c'est la vie. Und wo ist sie jetzt? Ist sie bei dem Typ? Sie hat sich dann eine eigene Wohnung gesucht. Also als sie ausgezogen ist, ist sie am nächsten Tag sofort zum Jugendamt und zum Anwalt gerannt, so wegen Unterhalt und etc. Mhm. Also ging Schlag auf Schlag. Also ich wusste gar nicht, ich konnte gar nicht so schnell im Kopf reagieren, was mit mir abging. Und sie hat jetzt eine eigene Wohnung? Sie hat eine eigene Wohnung und der Typ wohnt bei ihr. Ach, der wohnt schon da? Ja, ja, der ist sofort da mit eingezogen, weil er hat selber kein Geld und keine Wohnung, kein gar nichts, keine Arbeit. Das heißt, da kann vorher auch schon ein bisschen was gelaufen sein, was du gar nicht weißt? Nein, aber nicht wirklich. Also ich sag jetzt mal, man hat sich vielleicht mal nett angeguckt, aber mehr auch nicht. Habt ihr denn, ihr beiden, du und deine Frau, habt ihr denn jetzt so ab und zu mal Kontakt, telefonisch? Ja, also wir haben sehr viel Kontakt. Also es war halt immer so, dass ich alle 2-3 Tage mit ihr telefoniert habe in den 12 Wochen. Alle 14 Tage hat sie die Kinder vorbeigebracht. Und so, jetzt vor 1,5-2 Wochen kam sie auf einmal an und ich hatte auch noch jemanden kennengelernt. Und hab dann gesagt, vielleicht ziehe ich dann bei der ein. Du hast so eine Frau kennengelernt. Ja, ja. Mhm. Und vielleicht ziehe ich dann bei der ein. Und das hat ihr dann gar nicht gefallen auf einmal und kam dann sofort angewetzt und hat dann gesagt, ja, tut ihr leid und es war alles dumm und was sie gemacht hat und sie wird das nie wieder gut machen können. Und also sie wollte eine zweite Chance haben. Also in dem Moment, wo du gesagt hast, hier, da ist auch bei mir eine andere Frau im Spiel, war das ein Bluff oder stimmte das? Nee, das stimmte. Das ging dann aber auch bei dir schnell. Ja, gut, das hat sich dann so ergeben. Ich hatte mich auf sie eingelassen. Aber wie ergibt sich denn so etwas so schnell? Wie dann, wenn andere Leute suchen Monate, Jahre, du weißt 2 Wochen? Das hat sich so aus dem Internet mal ergeben. Aus dem Internet. Mhm. Und da hat man sich mal getroffen. Aber ich war jetzt insgesamt mit der, habe ich dann auch schnell wieder Schluss gemacht. Mhm. Eine Woche war das. So. Also, da war deine Frau dann wieder reuig. Richtig. Und was ist nun im Moment? Wir waren dann, sie war dann eine Woche nicht mehr zu Hause, hat ihn also auch abgestoßen, gesagt, es ist Schluss und such dir bitte eine andere Wohnung. So, und dann waren wir eine Woche bei meinem Schwiegervater und hatten eigentlich die 1,5 Wochen eine schöne Zeit. So, und haben gesagt, wir probieren es nochmal, haben auch die Kinder gefragt, ob sie das wollen. Mhm. Ja, prima, Papa, Mama, ja sicher, wollen wir, haben sich alle riesig gefreut. Klar. So, und dann kam jetzt der Riesenknackpunkt. Sie hatte ein ungutes Gefühl im Bauch. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich fahre zur Apotheke. So, und dann stellte sich heraus, dass sie schwanger ist. Mhm. Sie hatte 4 Wochen vorher dann einmal oder das erste Mal mit ihm was gehabt im Bett. Und sie hatte zu dem Zeitpunkt, ja. Und dann auch ungeschützt. Sie hatte keine Pille, eher allerdings ein Kondom. Mhm. So, aber dann war sie ist auf jeden Fall schwanger. Sie ist jetzt schwanger? Ja. Und keiner weiß von wem? Es kann nur von ihm sein. Also das sagt sie selber. Das sagt sie selber. Ne? Weil, wohnt sie denn jetzt wieder bei dir oder ist sie wieder in ihrer Wohnung? Nee, sie ist wieder in ihrer Wohnung. Mhm. Aber es ist halt so, sie hat sich natürlich dann erstmal schlagartig zurückgezogen, weil das für alle ein Schock war. So, und ich merke immer wieder, sie stößt ihn vor den Kopf. Ja. Tendiert aber weiterhin zu mir. Das heißt, er hat sie jetzt zum Beispiel gefragt, ob sie nächste Woche, ich habe nächste Woche Urlaub, ob sie nächste Woche ein bisschen Zeit hätte, er möchte gerne was mit ihr machen, hat sie direkt gesagt, nein, ich habe keine Zeit, ich bin bei meinem Vater, so, und da bin ich nächste Woche auch. So, und vorigen Mittwoch zum Beispiel, da habe ich einen freien Tag gehabt, da habe ich den ganzen Tag mit ihr verbracht und da war also auch Händchen halten, knutschen und dies und das und jenes. Also, nochmal die Frage, sie hat sich das jetzt irgendwie so ausgerechnet, das kann wirklich nur der Typ sein, dass er der Vater ist. Du kannst es nicht sein. Nein, nein, weil ihr in der Zeit rein rechnerisch gar keinen Kontakt hattet miteinander. Nein, nein. Vor 4 Wochen ungefähr hatte sie mit ihm was gehabt. Ja. Und trotz Kondom ist das dann irgendwie. Ja, irgendwie in die Hose gegangen. Mhm. So, was willst du denn? Ich will eigentlich meine Frau gerne behalten, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es normalerweise falsch ist, dass es normalerweise eigentlich irreparabel ist. Und weil? Ja, weiß ich nicht, weil sie denkt, ich würde mit dem Kind dann nicht klarkommen. Sie war jetzt eine Woche hin und her. Wäre das so? Ja, ich weiß es nicht, aber auf der anderen Seite ist ja auch das Problem, dass ich vielleicht, wenn ich das Kind sehe, auch ihn sehe, dass da halt eine Spannung vielleicht irgendwie zwischen ist. Sie hat hin und her überlegt, dass sie es abtreiben wollte? Ja. Aber das ist jetzt vom Tisch, oder wie? Ja, sie hat gesagt, sie behält es. Mhm. Weißt du, Patrick, ich finde ja, wenn du deine Frau wirklich noch nach wie vor liebst, finde ich das ein, finde ich das eine große Sache, wenn man dann auch so ein Kind akzeptiert. Ja. Aber ich bin sehr, sehr misstrauisch und sehr stutzig, was eure Ehe anbelangt. Ja. Das ist wirklich ein seltsames Hin und Her und ja. ich traue dem Braten nicht. Ja, ich darum weiß ich auch nicht so richtig. So, ich finde, und sie weiß ja wahrscheinlich auch gar nicht so richtig, was sie will. Richtig. Die, es ist ja verrückt, wenn du das nicht gesagt hättest mit der anderen Frau, wäre das ja vielleicht, hätte das alles so weiter, wäre das weiter gelaufen, sie und der Typ. Mhm. Hätte sein können, ne? Ja, die wurde ja erst wimmelig, als du das gesagt hast. Richtig. Vielleicht hat die auch Angst vor einer Veränderung und die ist so jung in die ganze Sache reingeschlittert, hat vielleicht andere Sehnsüchte. Mhm. Ich finde immer ganz wichtig, die größte und zentralste Frage zu stellen. Hast du sie gefragt, liebst du mich? Ja, also ich sag mal, als wir jetzt diese Woche zusammen waren, ist sie auch wieder voll auf mich angesprungen. Also ich liebe dich und ich will dich nie wieder verlieren. Und, Und würdest du das so umgekehrt auch sagen oder ist bei dir irgendwie nicht nur wegen, dass sie jetzt schwanger ist, sondern aufgrund der ganzen Sache ist da so ein Knacks entstanden? Also ich sag jetzt mal grundsätzlich, ich liebe meine Frau. Mhm. Also ich, wenn ich darüber nachdenke, schießen mir gleich wieder die Tränen in die Augen. Also ich liebe meine Frau, nur sie hat Zweifel und sie sagt, ich habe keine hundertprozentigen Gefühle. Weil urplötzlich, seitdem sie weiß, dass sie schwanger ist, hat sie aufgehört, mir zu sagen, ich liebe dich. Mhm. Und natürlich, jetzt bin ich natürlich wieder so, ne? Und ich habe natürlich irgendwo auch Angst, dass das vielleicht wieder passiert, dass sie natürlich auf einmal wieder weg ist. Im Prinzip, Patrick, seid ihr ein klassischer Fall für eine Eheberatung? Ja, da wollten wir jetzt auch hin. Finde ich, solltet ihr machen. Ihr solltet mit einer neutralen Person reden, ausgiebig reden, mehrfach, in mehreren Sitzungen auch, dass ihr euch zusammen an einen Tisch setzt und wirklich, dass alle Gefühle auf den Tisch kommen. Ja. Weil es müsste jetzt eine Klarheit hergestellt werden, um nochmal neu anzufangen, sage ich mal so. Es darf sich jetzt nicht irgendwie so hinwursteln und wenn dann das neue Kind auf der Welt ist, dass es dann nochmal erneut eskaliert, je nachdem, wie du auch vielleicht nicht damit umgehen kannst oder weiß ich was. Ja. Ich würde euch das dringend empfehlen. Das kann man jetzt nicht in ein paar Minuten so einen Rat geben, was das Richtige ist. Das Richtige wäre, gemeinsam mit einem Fachmann oder einer Fachfrau da zu reden. Mhm. Problem ist halt auch, sie ist natürlich jetzt momentan extrem beeinflussbar, weil sie hat zwar weiterhin diesem Typen gesagt, er möchte bitte sich eine Wohnung suchen, aber der Gute geht nicht arbeiten, er hat kein Geld so und es gestaltet sich schwierig. Und solange er natürlich in ihrer Nähe ist, ist sie natürlich auch sehr beeinflussbar. Ja, aber sie ist eine erwachsene Frau und muss ja für sich auch entscheiden können. Ja, aber das ist das Problem, sie kann das nicht. Sie weiß es momentan gar nicht. Ich bin, aufgrund dessen, was du mir jetzt so erzählt hast, das kann auch völlig falsch sein, ich sag's nur mal so, von meinem Gefühl her bin ich eher etwas skeptisch, was deine Frau anbelangt. Inwiefern? Ja, weil wie sie sich verhalten hat, was sie gemacht hat, ich vermute, dass da eine ganze Menge hintersteckt, auch an Unzufriedenheit, an Frust, an Sehnsucht und weiß ich was alles. Und das muss auf den Tisch gelegt werden, damit du auch weißt, woran du bist. Vielleicht ist es wirklich das Klügere zu sagen, pass mal auf, wir machen erstmal eine gütliche Trennungszeit und besinnen uns mal so ein bisschen und gucken dann im halben Jahr weiter. Weiß ich nicht. Das müsstet ihr in so einer Sitzung dann mal gemeinsam rauskriegen. Ja, sowas in der Richtung habe ich auch gedacht. Also wie gesagt, ich habe sowieso gesagt, wenn, dann wird alles geändert. Auch Eheberatung kommt mit ins Spiel und, und. Ja. Sie hat ihre Wohnung, ich habe meine Wohnung, Punkt und Ende. Ist schon mal gut, ja. So, und wie gesagt, ich schrieb mir heute noch, gib mir Zeit und ich werde wissen, wie es weitergeht. Ja, aber zu lange will ich dich auch nicht warten. Ja, also ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, Patrick. Du legst es auf, meine Psychologin ruft dich zurück, gibt dir mal so ein paar für dich wichtige Adressen an die Hand in deiner Umgebung. Ja. Und dann werdet ihr aktiv und redet. Das ist ganz wichtig jetzt. Ja? Ja, ich hoffe nur, ich komme, also wie gesagt, wenn sie in meiner Gegenwart ist, fühlt sie sich auch sehr wohl, sehr sicher. Sie erinnert sich gerne an Sachen dann wieder zurück und redet darüber, was wir gerne gemacht haben zusammen. Ja, und so. Aber das ist manchmal so dieses sich sonnen in der Vergangenheit, ne? Dann kommen so sentimentale Gefühle hoch. Das sagt noch gar nichts aus über den Ist-Zustand, wie es gegenwärtig ist. Schwierig. Lieber Patrick, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Alles klar. Alles Gute euch allen. Tschüss. Christian, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. 20. Genau, ja. Schön, dass du da bist. Ja, danke sehr. Um was geht's bei dir, Christian? Also, ich bin 20 Jahre, wie gesagt, ich bin Koch, wohne jetzt in Hamburg. Meine erste eigene Wohnung, es ist alles ein bisschen neu. Gratulation. Ja, danke, danke. Also wunderschöne Wohnung hier gefunden und ja, ich arbeite jetzt hier quasi noch im ersten Gehilfenjahr. Ich habe meine Ausbildung in Hannover beendet, bin letztes Jahr aus der Lehre rausgekommen, bin danach dann gleich zur Bundeswehr gegangen, 9 Monate lang, kam dann von der Bundeswehr und bin dann durch einen, also ich habe im Mövenpick gelernt, in dieser großen Kette. Und in Heidelberg gibt es ein großes Schloss, das Heidelberger Schloss, da habe ich 3 Monate lang gearbeitet. Wow. Und auch gelebt. Das war eine sehr schöne, das war eine vom Leben her eine sehr schöne Zeit, vom Arbeiten her war es genau das Gegenteil leider. Aber das ist dann schon gehobene Gastronomie, die du gelernt hast. Und Nein, überhaupt nicht. Also denn es ist jetzt vielleicht ein bisschen Rufenhort, was ich jetzt mache, aber der Name Mövenpick ist schon sehr groß, ja. Also, nee, ich meine mit dem Schloss da in Heidelberg. Ich dachte, das wäre auch ein Hotel oder Restaurant oder sowas. Nein, das ist kein Hotel, das ist einfach nur quasi Schlossgastronomie. Da gibt es auch verschiedene. Okay. Wir haben dann da ein Restaurant vor und dann gibt es noch verschiedene Veranstaltungen und so weiter und so fort. Ja, okay. Dort habe ich dann schon gemerkt, wie schlecht eigentlich meine Lehre war. Also ich habe in Hannover haben wir quasi den Leitspruch, den ich jetzt neulich erst, hat mir ein befreundeter Koch gesagt, das war nicht eher ein Witz, aber im Nachhinein habe ich gemerkt, boah, das stimmt ja doch ziemlich schon. Und zwar, es muss nicht schmecken, es muss reichen. Und das ist... Das klingt eher in der Kantine. Ich will ja jetzt nichts so Schönes sagen, aber in Hannover habe ich so viel gelernt, so viel wie Essen schicken, Essen schicken, Essen schicken. In Hannover haben wir ja auch die Cebit und dort haben wir am Tag bis zu 500 Essen geschickt. Mittags und abends. Und das heißt, das Einzige, was ich konnte, ist quasi die Essen raushauen, wie man das bei uns Köchen nennt. Jetzt bin ich in Heidelberg gewesen. Dort haben wir ungefähr, wir haben einen Bruchteil von Essen geschickt, was auf viel höherem Niveau war. Und da habe ich schon gemerkt, Wahnsinn. Also geschickt heißt dann rausgeben, ne? Genau, das heißt schicken, ja. Was wir da rausgeschickt haben, da habe ich schon gemerkt, Wahnsinn. Also da merkt man, was man kann und was man vor allem nicht kann. Verstehe. Und jetzt in Hamburg? Ja, jetzt in Hamburg ist das Ganze noch ein bisschen krasser geworden. Jetzt bin ich in einem ganz berühmten Hotel hier und 5 Sterne und bin jetzt sogar in einem Sterne-Restaurant. Ein Stern und aber das ist doch schon ein Kompliment, dass du da eingestellt worden bist, oder ja, nicht? Ja, klar, auf jeden Fall. Mhm. Und was, wo ist das Problem jetzt? Eigentlich würde ich jetzt sagen, Mensch, super, junger Kerl, 20 Jahre, 5-Sterne-Hotel in Hamburg, eigene Wohnung, ist doch super. Genau, ja, das sagen auch viele andere und von daher, fällt mir immer schwer, das zu sagen. Und zwar, von außen her macht das immer so einen Eindruck und viele sagen auch zu mir, boah, du bist schon so selbstständig und so weiter und so fort. Das Problem, was ich habe, das kennen meistens auch nur meine Arbeitskollegen und zwar bin ich manchmal... Was Kochen angeht und generell auch die Sicherheit auf dem Arbeitsplatz und sowas, also die Selbstsicherheit, extrem unsicher. Das liegt einfach daran, dass ich schon in der Lehre, ich habe meine Lehre nicht durch ein Bewerbungsgespräch bekommen, sondern dadurch, dass ich da mal früher irgendwie eine Aushilfe war und da hat sich der Chef anscheinend, der mochte mich und hat mir dann die Lehrstelle besorgt und der Küchenchef ist quasi übergangen worden und wurde also gezwungen, mich zu nehmen. Und Heißt das, dass du jetzt das Gefühl hast, dass du unter einem sehr großen Erwartungsdruck stehst? Ja, ja, nee, darauf wollte ich hinaus. Ich meinte, dass ich schon in den 3 Jahren Lehre quasi von dem Küchenteam in Hannover nicht akzeptiert, sondern nur geduldet worden bin. Also das war schon eine sehr harte Zeit für mich. Und da wurde mir eingeimpft immer, ja, der Christian, der ist so und der kann nichts wirklich, der ist nur hier, weil er Beziehung hat quasi und da habe ich diese extreme Unsicherheit. Okay, das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt gehen wir mal wie lange bist du jetzt in Hamburg in dem Hotel? Genau, also jetzt schon 1 Monat, 7 Tage. Okay, 1 Monat kann man schon so ein Gefühl entwickeln. Wirst du denn der Arbeit gerecht, die man dir aufträgt? Machst du ordentlich Sachen? Also gerade gestern hat mich mein Küchenchef ins Büro gerufen, das heißt bei uns Bürorunde, da muss jeder mal durch. Der eine kommt glimpflich davon, der andere nicht. Und gestern war ein ziemlicher doofer Tag, es war viel los. Und ich habe nicht ganz so toll gekocht anscheinend. Und dann meinte er, Christian, komm mal ins Büro. Und dann hat er mir gesagt, ja, womit er so nicht zufrieden ist. Und das ist dann wieder sowas natürlich, dann wird bei mir wieder Salz in die Wunde gestreut, dann werde ich wenn sowas passiert, immer unsicherer und ich habe dann Angst, was falsch zu machen, weil ich mir auch Angst habe, dass es wieder wird wie in der Lehre. War das eine konstruktive Kritik, dass er gesagt hat, das und das müsstest du besser machen, und hat er dich auch für gewisse Sachen gelobt? Ja. Das schon. Ja, das war schon der Fall. Also ich merke das ja auch selbst. Und wenn ich etwas falsch mache, dann oder ich im Nachhinein merke ich auch, Mensch, das hätte ich jetzt mal anders machen müssen und das hätte ich nochmal regieren und so weiter und so fort. Und es ist dann oft so, dass ich das selbst auch einsehe und dann versuche ich es besser zu machen. Aber bei uns Köchen ist es so, wir uns stehen, wenn wir Service haben, also wenn das Essen rausgeschickt wird, unter einem extremen Stress. Das glaube ich. Das stell dir vor, da ist das ganze Restaurant vor 40 Leute. Das ist hier absolut, schon, das ist schon allerdings relativ wenig für ein Sterne-Restaurant. Es gibt da noch ein bisschen mehr. Aber 40 Leute und alle wollen gleichzeitig ihr Essen haben. Und klar, man muss halt natürlich immer dann gucken, man muss schnell sein, aber immer noch Qualität bringen. Und da setzt dann wieder meine Nervosität an, diese Unsicherheit. Christian, ich würde mal versuchen an deiner Stelle, ich kann das gut nachvollziehen oder glaube, dass ich das gut nachvollziehen kann, die Erfahrungen, die du während deiner Lehrzeit gemacht hast. Das waren dann wirklich keine dollen Erfahrungen. Und das schleppt man dann sicher eine ganze Weile mit sich rum. Wenn es dir gelingt, dich nicht zu sehr immer wieder in diese Vergangenheit hineinzudenken, sondern einfach das siehst, was du jetzt auch Erfolgreiches schaffst. Ich glaube, dass einem das so peu à peu hilft. Also das erstmal das ganz große Erfolgreiche ist, dass man dich dort eingestellt hat. Finde ich so. Das sagt mir als Laie schon, der Junge muss ein bisschen was am Kasten haben, sonst stellen die dich in so einem Hotel nicht ein. So, dass da nach einem Monat, dass der Chef dich nach einem Monat umarmt und sagt, Mensch Christian, du bist der Superstar hier, ist doch völlig normal. Ja, klar. Ist doch völlig normal. So, dann schreib dir hinter die Ohren, ich würde mir genau merken, was er kritisiert hat und wo er auch recht hat. Und wirklich meinen ganzen Ehrgeiz dran setzen, diese Kleinigkeiten abzuarbeiten und die zu verbessern. Und einfach so dann auch gegen die Angst anzugehen, indem ich einfach die Fehler, die ich selbst kapiert habe, wenn er dir das so hoffentlich richtig erklärt hat, dass du diese Fehler einfach besser machst. Und dann wirst du, glaube ich, auch dieses Selbstbewusstsein Schrittchen für Schrittchen bekommen. Mhm. Und kannst dann auch stolz sein auf das, was du schon geschafft hast mit 20 Jahren. Ja. Ja, wenn ich dann gucke, mein Postenchef, also meine Küche ist aufgeteilt in mehrere Posten. Ich bin vormittags, wir haben nur abends Service quasi. Vormittags bin ich auf dem Garmanger, das heißt da, wo die ganzen Vorspeisen und kalten Sachen gemacht werden. Da bin ich dann und der ist gerade mal 1,5 Jahre älter als ich, und wenn ich sehe, was der alles schon auf dem Kasten hat, der kann wirklich, also der macht Mousse und der macht alle Sachen. Christian, was meinst du, was du in 1,5 Jahren alles wirst können? Wenn du 1,5 Jahre noch in diesem Fünf-Sterne-Haus bist, wenn wir uns in 1,5 Jahren sprechen, wirst du mir aber so runterrattern, was du für tolle Sachen machen kannst. Lass dich da auch nicht so blöffen und so beängstigen von dem Berg, der da noch vor dir liegt, den du erklimmen musst. Das ist völlig klar, dass du da noch eine ganze Menge lernen musst. Beiß dich mal so Schrittchen für Schrittchen durch und robb dich daran an den Erfolg. Ja. Also ich glaube, nur so kann man es hin. So habe ich es auch mal versucht hinzukriegen in anderen. Ich meine, das kann man ja auf alle möglichen Bereiche übertragen, was du gerade jetzt erzählt hast, dass man da unter Leistungsdruck steht, dass man Angst hat zu versagen, dass man denkt, man schafft das nie, was die anderen vielleicht da schon können und die sind auch noch jung und so weiter. Versuch ganz bei dir zu bleiben und konzentriere dich auf deine einzelnen Arbeitsschritte. Ich bin sicher, das wird klappen. Wenn du das bisher schon geschafft hast, bin ich ganz sicher, dass du es weiter schaffen wirst. Mhm. Hast auch eine sehr selbstbewusste Ausstrahlung, finde ich. Was ja für so einen Job auch wichtig ist. Ja, das wird mir auch oft gesagt, dass ich manchmal auch im privaten Bereich jetzt schon ab und zu mal zu selbstbewusst bin und dass viele das abschreckt auch manchmal. Ach ja. Das wurde mir ab und zu auch schon mal von ein paar Freundinnen gesagt, dass, oh, der Christian, der ist schon selbstbewusst und ich traue mich da nicht so wirklich ran. Und Ist schon okay. Und auf der Arbeit ist es dann immer so, dann ist es genau umgedreht, weil ich dann da eingeschüchtert bin quasi dann gucke ich immer die anderen. Wir haben einen Weltmeister bei uns, der ist Weltmeister auf dem Posten. Ja gut, also. Und das ist natürlich, da sieht man da diese krassen Gegensätze. Ja, aber das ist doch auch wieder so ein Ding. Natürlich kannst du dich mit dem Weltmeister nicht messen. Aber ja, was du machen kannst, du kannst dir Kleinigkeiten von dem Weltmeister abgucken, die du für dich übernehmen kannst. Und schon wieder bist du ein bisschen weiter. Ja. Christian, ich möchte gerne mit dir in einem halben Jahr nochmal sprechen. Ja, kann ich gerne mal. Meldest du dich dann nochmal, am besten dann per Mail, dann kommst du gut durch. Ja. Und mal sehen, wie es dann, ich werde mich erinnern, der junge Mann, Koch in Hamburg, vom Sternenhotel, ich werde wissen, wer du bist. Gut. gut, okay. Ich habe neulich dich mal bei Wikipedia gesucht. Du hast ja anscheinend schon über 13.000 Gespräche geführt. Ja. Und wenn du dich erinnern kannst, wäre ja schön. Sehr, ja, ich bin ganz sicher. In einem halben Jahr reden wir wieder miteinander. Gut, okay, würde mich freuen. Hey, Christian, alles Gute. Danke dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Daniel. Nee, halt, Moment, wo bin ich jetzt hier? Daniela, Entschuldigung. Daniela, hallo. Hallo. Jetzt habe ich fast einen Mann aus dir gemacht. Ja, kein Problem. Daniela, um was geht's denn? Es geht um meine Beziehung. Mhm. Genauer um das Sexualleben in meiner Beziehung. Von daher ist es schon von Bedeutung, dass ich eine Frau bin und kein Mann. Ich bin sicher. Wie alt ist denn die Beziehung schon? 1,5 Jahre. Und es ist eine sehr glückliche Beziehung. Die beste, die ich je hatte. Mhm. Und vor ziemlich genau einem Jahr ist uns beiden was passiert. Das hatte ich so davor noch nie und leider danach auch nie wieder. Es war nämlich, also wir haben einmal miteinander geschlafen und meine Grenzen haben sich komplett aufgelöst. Ich hatte das Gefühl, ich trete fast aus meinem Körper raus und meine Emotionen waren zugleich ganz tief und still und trotzdem ganz aufgewühlt und du hattest war unglaublich. Du hattest einen Mega-Orgasmus. Nein. Nein? Nein. Der Orgasmus war gar nicht mehr wichtig, sondern es hatte ganz viel mit Ruhe zu tun und gar nicht viel aufeinander rumhüpfen oder so, sondern ich war zwar ganz bei mir, aber ich war auch ganz mit ihm eins. Und es war wunderbar und ich muss sein, weil es sich so richtig angefühlt hat. Und es war tatsächlich das allererste Mal, dass ich danach nicht dachte, wie, und das war es jetzt schon. Ja. Also es, dieses Gefühl von so ein bisschen einer Abgeklärtheit und Leere, die ich eigentlich fast immer danach hatte. Mhm. Und wenn es schlimm war, sogar ein Gefühl von ausgenutzt sein oder beschmutzt sein. Keine Spur, das war reines Glück und Gold und Sonne und alles. Aber so weit, so sehr gut, ne? Ja. Aber? Aber es ist nie wieder passiert. Und wir haben nichts gemacht. Also wir hatten keine Technik und kein Geheimwissen oder irgendwas in der Art. Sondern es war wie ein Geschenk. Und das ist jetzt so fatal, weil ich mir das natürlich jeden Tag alle 5 Minuten nochmal wünsche. Mhm. Und Seid ihr denn nicht zumindest ein bisschen nochmal rangekommen an das Gefühl? Also zweimal schon, aber es waren Momente, also es war nach Sekunden wieder vorbei. Weiß er, hast du ihm das alles auch so erzählt? Wie ja, gerade, das ist sehr schwierig, weil er sich sehr schnell kritisiert fühlt. Ja, und er steht auch... Ich glaube, für einen Mann ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, und wahrscheinlich geht es ihm jetzt genauso wie dem Christian gerade, nur auf ganz anderer Ebene, dass er unter großem Druck steht. Das, ja, ich vermute auch. Und alles Bemühen ist natürlich ganz fehl am Platz, weil damals haben wir uns überhaupt nicht bemüht. Ja. Und es kam einfach so. Und also ich spüre, dass es ein guter Weg ist, ganz aufmerksam zu fühlen, wie sich das im Moment jetzt gerade anfühlt. Ihr Frauen seid aber auch schon sehr rätselhaft, muss ich ja sagen, Daniela. Was ist denn daran? Was du jetzt gerade so beschrieben hast, ja. das kenne ich gar nicht von dem Kerl, dass ein Mann so, also so in dieser Art und Weise das mal empfunden hat. Und ich kenne es auch nicht von Frauen. Ich bin tatsächlich die einzige Frau, die ich kenne, die das so gefühlt genau. hat. Und ich kenne es nur aus Büchern, dass es so und wenn gibt. Und wenn du selbst als Frau gar nicht so erklären kannst, warum das passiert ist und du sagst, es hat gar nicht mal mit dem Orgasmus so direkt was zu tun. Das war also ein Meta-Orgasmus, eine Meta-Vereinigung zwischen euch beiden. Ist das so schwer, wirklich dann vielleicht das anzustreben, nochmal zu haben, weil man gar nicht weiß, wie man sich konzentrieren soll oder was man tun soll? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Du meinst, das anzustreben sei nicht schwer? Doch, oder? Das ist so schwer, weil das alles so geheimnisvoll ist. Du weißt gar nicht. Auch. Ja, genau. Ja. Aber ich spüre eben, dass das, was schon mal gut ist, was nämlich dieses Hohle und Leere hinterher auch vermeidet, aufmerksam zu sein, wo es nicht mehr gut ist. Ja, also Daniela, was ich toll an der Geschichte finde, ist, dass du überhaupt mit diesem Freund, und wenn es auch bisher nur einmal war, dieses wahnsinnige Gefühl schon mal hattest. Ich auch. Das ist super. Ich bin so dankbar. Das ist so unglaublich. Und die Beziehung an sich ist eine gute Beziehung, die ihr habt. Ja. Ja, also da würde ich auch jetzt an deiner Stelle irgendwie gar nicht mich da groß drauf konzentrieren, wenn es dann wieder passiert, passiert ist. Und aber was soll ich in der Zwischenzeit tun? Es funktioniert für mich nicht, eine Beziehung ganz ohne Sex. Nein, versuch doch, denn es muss ja nicht jeder Sex irgendwie das Welterdbeben sein. Nein, aber ich will nicht mehr nach dem Sex weinen müssen. Und ich will das ihm auch nicht antun. Ja, aber du weinst... Dass ich dann fast jedes Mal in Tränen ausbreche. Weil es nicht so... Er fragt, was er wieder falsch gemacht hat. Und ich sage, du hast nichts falsch gemacht, aber... Ja, in Tränen ausbrechen ist auch nicht so schön für den Mann, das stimmt. Für mich auch nicht, für mich auch nicht. Und das kannst du auch nicht ein bisschen... Ja nicht aus. Das kannst du nicht steuern ein bisschen für dich, dass du... Naja, ich gehe manchmal eben aus dem Zimmer, damit er es nicht mitkriegt. Mhm. Aber ich kann es nicht zurückhalten. Das ist sowas wie ein ganz tiefer Kern in mir drin, der endlich mal... Also sich meldet. Da bin ich jetzt, da muss ich ja sagen, da habe ich keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, was Frau da tun soll. Offensichtlich haben das auch nicht so viele Frauen. Und ich bin ein Mann. Und weißt du was? Ich gebe dich mal an eine Frau. Aber genau deshalb rufe ich ja an, weil ich... Nein, aber was ich so generell sagen kann, ist, finde ich einmal super toll, dass ihr das erlebt habt. Und wenn du vielleicht schon mit der Erwartung dran gehst, der meiste Sex ist nicht so gigantisch, sondern der ist eher normal. Vielleicht beruhigst du dich dann auch ein bisschen, dass du dann nicht so dann weinen musst oder traurig bist. Kann ja sein, weiß ich nicht. Ah, das überzeugt dich nicht so. Nee, also das habe ich auch versucht. Daniela, ich gebe jetzt mal eine Frau an dich. Weiter. Danke. Vielleicht kann man das von Frau zu Frau besser besprechen. Ja, vielleicht. Dann legst du auf und Magdalena ruft dich an. Danke. Tschüss. Tschüss. Frauen, die nach dem Sex weinen. Onno, stimmt das? Ja, guten Tag, guten Abend, Jürgen Domian. Ja, Onno, ist das dein Spitzname, oder? Nee, das ist mein richtiger Name. Aus welchem Land kommt Onno? Das ist ein Name, der kommt aus dem Ostfriesischen. Oh! Ich dachte jetzt irgendwie so aus Arabien oder sowas. Nee, das ist Onno. Onno, lass uns gleich loslegen, wir haben nämlich nicht mehr so sehr viel Zeit. Um was geht's? Ich rufe vom Thema von gestern an. Wie sage ich es meinen Eltern? Und zwar genau meiner Mutter. Und zwar, ich habe seit ein paar Monaten, lebe ich meine Neigung zum SM aus. Aha. Und jetzt überlege ich halt, soll ich es ihr sagen, soll ich es ihr nicht sagen? Weil das Verhältnis zwischen uns doch ziemlich vertraut ist. Und ja, ich mir jetzt denke, wohin geht der wohl nur mit den schwarzen Kleidungen hin und so? Und ich will da auch nichts verstecken. Ja, du hast es jetzt kürzlich erst entdeckt, die Neigung dazu. Ja, ich hatte das schon vor 2 Jahren, aber allerdings nie so die Gelegenheit dazu gehabt. Und erst durch den Zufall kam das alles wieder und habe ich dann auch dann den perfekten Einstieg gefunden. Hast du eine Freundin, mit der du das praktizierst? Nee, leider nicht. Du? Allerdings eine nähere Tante. Ach so. Und lebst du auf einem kleinen Dorf? Ja, also ich lebe in einem, in einem ziemlich kirchlichen Dorf. Also ich wohne in einer Kirche und das ist ziemlich klein, also am Stadtrand. Weißt du, Onno, würde ich jetzt gleich so ganz spontan sagen, wieso musst du denn deine Sexualität nun gleich, deine neu entdeckte Sexualität deiner Mutter mitteilen? Warum? Ja. Warum? Ja, stimmt, da hast du eigentlich recht. Also finde ich gar nicht mal so nötig. Also irgendwann kannst du es vielleicht mal erzählen, auch wenn du dir noch sicherer bist und wenn du noch mehr Erfahrung hast. Aber jetzt gleich zu sagen, ich meine, ist deine Mutter eher konservativ oder? Nee, die ist da komplett offen. Also die wird auch sagen, wenn du damit glücklich bist, kein Thema. Ja. Nur ist eben halt für mich halt diese Grenze, soll man ihr das sagen? Weil ich will ja auch nichts verheimlichen. Nein, dann mach es doch so. Dann beobachte dich doch noch ein bisschen, wie sich das entwickelt. Und wenn du sagst, ich habe ein tolles Verhältnis zu meiner Mutter und habe irgendwie das Gefühl, ich will es ihr schon erzählen und du sagst, dass sie eine relativ offene Person ist, ja, dann kannst du es ihr in einem Jahr noch erzählen. Okay. Also nur weil du es gerade mal entdeckt hast und frisch, muss das ja auch nicht sein. Sammel erstmal Erfahrungen. Du kannst dich da ja noch gar nicht so richtig einordnen, wo du da deine Rolle findest. Vermute ich mal, wenn man gerade frisch angefangen hat. Ja. Bist du eher der Devote oder der Dominant? Eher der Devote. Der Devote. Da lässt sich ganz schön mal den Hintern versohlen. Ja, also. So in der Richtung. Ja, genau. Lass dir mal ein paar Mal hinterversohlen und dann kannst es noch später deiner Mama erzählen. Wollte fragen, könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne, Onno. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Und schön, dass es dich wirklich gibt. Du bist ein sehr cooler Mensch. Sehr nett, freue ich mich. Schöne Grüße in den Norden von Deutschland. Nee, ich komme aus Krefeld. Achso, aus Krefeld. Achso, ich dachte, du kämst aus von ganz da oben. Nee, Krefeld ist ja gleich um die Ecke hier bei uns. Ja. Mein Lieber, alles Gute. Ebenfalls. Tschüss. Dann tschüss. In der Technik, Gunnel Blendin und Nami Strack. Wir sind am Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, wieder dann mit einer freien und offenen Themenrunde um 1 Uhr. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes und erholsames und nettes Wochenende und freue mich auf die nächste Woche mit euch. Gute Nacht. Tschüss.